A4b. Herr Grübler, wir hatten ja darüber gesprochen, dass ich im Rahmen der Erstuntersuchung Ihre Prostata abtasten werde. Ja, ich weiß, aber das tut doch nicht weh, oder? Wissen Sie, den meisten Männern ist diese Untersuchung sehr peinlich und manchmal kann auch ein leichtes Druckgefühl auftreten. Aber schmerzhaft ist die Untersuchung nicht. Ich werde Ihnen genau sagen, wie es abläuft und was ich mache. Na, dann versuchen wir es mal. Beugen Sie sich jetzt bitte nach vorne und stützen Sie sich mit Ihren Unterarmen auf der Liege ab. So, okay? Sehr gut. Ich taste jetzt den äußeren Bereich Ihres Afters ab. Da ist alles völlig unauffällig. Also, das Stehen, da wird mir jetzt ein bisschen schummrig, wissen Sie? Herr Grübler? Ja? Legen Sie sich erst einmal auf die Liege. Bleiben Sie einfach ruhig liegen und ich messe erst einmal Ihren Blutdruck. Wird schon wieder. 120 zu 80. Der ist in Ordnung. Geht es Ihnen wieder besser? Ja. Es war mir nur plötzlich ein wenig komisch. Das passiert schon mal. Ist überhaupt nicht schlimm. Dann drehen Sie sich jetzt bitte auf die rechte Seite. Wie? So auf die Seite? Genau so, wie Sie sich im Bett auf die Seite legen und dann ziehen Sie die Beine an. Oh je, das fällt mir schwer hier auf der Seite. Die Hüfte, wissen Sie. Wenn das für Sie zu schmerzhaft ist, können Sie sich auch auf die linke legen. Ja, das geht besser. So? Ja, so ist gut. Geht es so mit dem Kopf oder liegt der zu hoch? Tiefer wäre mir lieber. Ich habe es ja auch an der Halswirbelsäule. Na ja, man wird nicht jünger. Da haben Sie recht. Liegen Sie denn jetzt einigermaßen bequem? Ja, so geht es. So, noch einmal ganz entspannt, ruhig und tief ein- und ausatmen. Sie spüren jetzt einen ganz leichten Druck.